Ich bin ein bisschen Öko, ein bisschen Spießer, ein bisschen verkrampft und ein bisschen Genießer. Bin irgendwie wer und keine Ahnung wann und wo. Genieß das sehr und das ist schon lang nur so. Komm ich dort an, wo ich immer hin wollte? Oder wollte ich dorthin, weil ich das immer sollte? Ich dachte, ich bin so wie ich bin und mach da weiter. Leg mich niemals hin, doch bin zu oft gescheitert. Mein Horizont erweitert mir jede Niederlage. Keine Antwort gefunden, auf was ich nie erfrage. Die Essenz dieser Tage, immer locker bleiben. Besser Sprüche klar und wie im Zimmer Songs zu schreiben. Ich kann sie sonst wo zeigen, ja das will ich hoffen. Da kann dann sonst wer leiden, das macht mich betroffen. Ich bin ein alter Knochen und ganz versessen auf Rap. Doch pass in keine Schublade, genau wie dieser Track. Also steck mich nicht in die Schublade. Dein Weg ist mir halt viel zu gerade. Denn alles was ich hier so sage, hilft mir gegen diese Blockade. Also steck mich nicht in die Schublade. Dein Weg ist mir halt viel zu gerade. Denn alles was ich hier so sage, hilft mir gegen diese Blockade. Alte Gesellschaftszwänge, die nicht anhängen, helfen mir nicht auszubrechen, weil ich sie schneller verdränge. Das Gebell dann beendet durch mein Wolfsgeheule. Bin achtertief, fühl mich wie eine volle Eule. Ich hoffe auf eure Treue und auf alle Gedanken, die ihr sonst nie hättet, bitte mal mit Schranken. Habt ihr alles verstanden, dann seid ihr verdammt dabei, volle wie ich zu sein und haut die Schublade in zwei. Wen haust du gerade zu Brei, hat er das verdient? Oder hat er vielleicht nur den coolen Macke gemimt? Der schwule Spacke, er liegt doch nur diesem Korsett, dass man uns tagtäglich in den Medien vorsetzt. Was hast du vor jetzt mit diesem brutalen Wissen? Pass auf, sie werden dich versuchen zu vergiften. Nicht mit Kugeln und Sicheln oder anderen Waffen, sondern mit blutigen Stiften, was Schreiber damit verfassen. Also steck mich nicht in die Schublade. Dein Weg ist mir halt viel zu gerade. Denn alles, was ich hier so sage, hilft mir gegen diese Blockade. Also steck mich nicht in die Schublade. Dein Weg ist mir halt viel zu gerade. Denn alles, was ich hier so sage, hilft mir gegen diese Blockade.